Geschworene, wir sind schnell ans Ziel gekommen. Die wichtigsten Punkte der Stadt sind besetzt. Die letzten Widerstandsnester der Agera-Miliz haben wir ausgeräuchert. Viele von euch waren dabei, als wir das Regierungsgebäude im Handstreich nahmen. Die Minister des Verräters waren seit langem auf unserer Seite. Er selbst, der einmal einer der unsrigen war, ergab sich ohne Widerstand. Vor diesem Revolutionstribunal wird er sich jetzt zu verantworten haben. Ihr alle kennt John Agera, der hier schweigend vor uns steht seit vielen Jahren. In einer Reihe mit ihm habt ihr gekämpft vor der ersten Revolution. Durch euch ist er vor 7 Jahren an die Macht gelangt, weil ihr ihn für den fähigsten Kopf hielte, die sozialistische Demokratie zu verwirklichen, die unser Ziel ist. Er hat unser Vertrauen verraten. Heute richten wir ihn und ziehen ihn zur Verantwortung. Ich werde die Verhandlung leiten. Ruhe! John Agera, bestimme deinen Verteidiger. Gut, wenn du nicht reden willst, dann stellen wir dir einen von Amts wegen. Dich, Martha. Aber ich kenne alle seine Vergehen, ich kenne sie genau, ich kann ihn nicht verteidigen. Du warst doch Anwalt, oder nicht? Du verteidigst ihn, los. Gut denn. Aber wir plädieren auf schuldig. Was ist die Anklage? Petrol! Das weißt du nicht. Petrol! Ruhe! Wir verhandeln 3 Hauptanklagen. Erstens, Verletzung der wesentlichen Freiheiten. Mord an Lucien Drelitsch, Leiter der Zeitung Das Licht. Zweitens, verfrühte Industrialisierung der Landwirtschaft und Massendeportation der rebellierenden Bauern. Drittens, Zusammenarbeit mit dem Ausland in der Petrolfrage. Niederhalten der Arbeiter in unerträglicher Situation. Wo sind die Zeugen? Jeder Mann in diesem Saal ist Zeuge. Ich brauche sie nur zu bestimmen. Und die Zeugen der Verteidigung? Such sie. Als ersten Zeugen rufe ich Darieux auf, Minister unter Agera. Darieux, an wie viel der Stelle rangiert unsere Petrolindustrie innerhalb der Weltproduktion? An dritter, einer Produktion von 20 Millionen Pfund. Wann und wie hat die ausländische Gesellschaft die Konzession gekauft? Im Jahre 1898. 2 Zahlungen von je 50 Millionen Pfund. Als John Agera die Macht übernahm, hatte der Regent diese Beträge längst aufgebraucht. Und seither gehen jedes Jahr 20 Millionen ins Ausland, statt dass sie uns zugutekommen. Und unsere Arbeiter krepieren an Hunger. 20 Millionen Pfund, die wir nötig hätten für den Import von Nahrungsmitteln. Unser Mangel an landwirtschaftlichen Produkten und unsere Armut an fremden Devisen waren Schuld an der Hungersnot von vor 3 Jahren. Auf welchem Weg versuchte Agera die Lage zu verbessern? Durch Industrialisierung der Landwirtschaft. Traktoren, chemische Düngemittel, kollektive Betriebe, Besteuerung der Produktion. Die Bauern waren gegen seine Maßnahmen. Agera hatte mich und Lucien Drelitsch als Experten aufs Land geschickt. Wir hatten ihn gewarnt. Er hörte auf niemand, er hat seinen Willen doch in die Tat umgesetzt. Was wir ihm vorausgesagt hatten, geschah. Die Bauern haben revoltiert, sie haben die Traktoren zerstört. Die Polizei wurde aufgeboten, dann das Militär. Agera wollte nicht nachgeben und die Vergeltungsmaßnahmen waren entsetzlich. Ganze 15 Dörfer in Schutt und Asche, 17.000 in Konzentrationslagern, 127 Tote. Blut und Brand, Jäger. Ich protestiere als Verteidiger. Ich bitte um Ruhe. John Agera hatte einen gelähmten Arm. Daher kam sein Vergeltungsdrang, sein Elend und seine Schmach. Ich weiß es. Suzanne Terrier, komm herauf, rede. Niemand kennt ihn so gut wie du. Ja, ich kenne Agera. Seit 10 Jahren bin ich seine Geliebte, seine Fürsorgerin. Er brauchte eine Fürsorgerin. Wenn er essen wollte, schnitt ich ihm das Fleisch auf den Teller in kleine Stücke. Ich goss ihm den Wein in das Glas ein. Weil er einarmig war, wollte er die Macht. Weil er einarmig war, wollte er Frauen. Weil er einarmig war, hasste er die Männer und hat Blut vergossen. Das ist möglich. Aber wir sind hier dazu da, die Taten, nicht den Menschen zu beurteilen. Und ich bitte euch, den Menschen zu beurteilen, Kameraden. Einmal kam ich dazu, wie er hinter einer fahrenden Straßenbahn herlief. Er versuchte aufzuspringen. Da er aber nur einen Arm gebrauchen konnte, verfehlte er sie und fiel. 2 Männer wollten ihm beim Aufstehen behilflich sein. Jean verbat es sich bei einer Grob. Er hasste alle Männer, die 2 gesunde Arme hatten. Ich muss noch einmal betonen, dass ich eine andere Auffassung vertrete. Gib du Acht auf deinen Kopf. Ich überlasse es den Geschworenen zu entscheiden. Ihr könnt nicht, Kameraden. Du, Darieux, du nimmst ihn in Schutz? Ich nehme ihn nicht in Schutz. Aber wenn ihr so weitermacht, so werdet ihr lächerlich und hässlich und setzt ihn ins Recht. Der, den ihr richten sollt, ist ein Mensch. Ein Mensch, den wir geliebt haben und den wir an die Macht gebracht haben. Ein Mensch, der uns betrogen und uns verraten hat. Ich überlasse den Geschworenen, die Verhandlungsmethode zu bestimmen. Ja. Wir urteilen über die Handlungen und den Menschen. Das wird lange dauern. Wir haben Zeit. Sehr gut. Ihr habt's verstanden. Ihr seid Menschen und wollt einen Menschen nach seinem ganzen Leben beurteilen. Man muss wissen, mit wem man es zu tun hat. Ob die von ihm befohlenen Deportationen notwendig oder ein Verbrechen waren, darüber werdet ihr nachher zu entscheiden haben. Aber etwas könnten wir gleich jetzt herauszubringen versuchen. Was tat er, als die Soldaten die Dörfer verbrannten und plünderten? Ich weiß es. Er lachte. Er war betrunken und lachte. Das habe ich gewusst. Wer sagte das? Es kam aus der Mitte. Agueras Kammerdiener, Carlo Pompiani. Komm herauf. Dein Name? Carlo Pompiani. Ich war Kammerdiener bei seiner Ex, bei John Agueras. Vorher war ich Kammerdiener bei Crivelli, dem Premierminister des Regenten. Als Agueras an die Macht kam, bezog er Crivellis Wohnung. Er kam nicht allein. Aber er entließ seine Freunde bereits in der Eingangshalle. Ich hörte, wie er von Zimmer zu Zimmer ging, allein in dem menschenleeren Palais. Ich wartete in der Tür des Arbeitszimmers. Es war zu jener Zeit mit allem Prunk ausgestattet. Ich vergesse nie, mit welchem Respekt er eine kleine Statue wieder hinstellte, die er in die Hand genommen hatte. Vorwärts, vorwärts! Vor dem Porträt eines alten Generals in Uniform nahm er unwillkürlich seinen Hut ab. Und als er es bemerkte, schmiss er den Hut auf den Schreibtisch und das Tintenfass fiel um und ergoss sich über den Tisch. Da trat ich hinzu und mit einem Lappen wischte ich ruhig das Tintengeschirr ab. Ich wich ihm nicht von der Seite. Er bemerkte gar nicht, dass ich da war. Ich war für ihn nicht mehr als ein Möbel. 7 Jahre war ich um ihn wie sein Schatten. Ich kleidete ihn an, ich reichte ihm den Kaffee. Im Anfang trank er 2 Tassen Kaffee pro Stunde. Und dann kam der Whisky. Er sagte mir nicht Danke. Ich war für ihn nicht da. Aber da war nicht nur der Alkohol, da waren auch die Frauen, eine pro Tag oder nahezu. Ich glaube nicht, dass das hierher gehört. Weiterreden. Aufhören. Ruhe. Dieser Prozess wird zur Schande für uns. Haben wir uns geschlagen, um Domestikengeschwätz anzuhören? Es stehen Fragen von größtem Gewicht zur Debatte. Die Frage, ob man die Landwirtschaft gerade da industrialisieren musste, als er es tat. Und die Frage, ob er das Petroleum nationalisieren konnte. Stattdessen müssen wir uns Geschwätz anhören. Und er, der allein seine Sache führen könnte, er schweigt. Jean, ich flehe dich an um deinetwillen, um deines Rufes willen, verteidige dich. Lass dich nicht wie einen Hund erschießen. Jean, ich empfinde keinen Hass gegen dich, ich achte dich immer noch. Ich liebte dich. Gegen deine Taten, gegen deine Politik habe ich die Revolution gemacht, nicht gegen dich. Sprich zu ihnen, sag ihnen ein Wort. Ich schäme mich für Sie, für dich und für mich. Das könnte euch passen. Kameraden, beruhigt euch. Ich garantiere mit meiner Person, dass der Prozess richtig geführt wird. Wir werden Agueras zum Sprechen bringen. Es gibt ein Mittel. Hélène Drelitsch soll als Zeugin vernommen werden. Darieux, hole sie sofort hierher. Ich hole sie. Vor der Aussage Drelitsch wollen wir Menko hören. Menko? Ja? Du bist Agraringenieur. Ja. Du warst 2 Jahre im Landwirtschaftsministerium. Du hast dich immer gegen die von Agueras angeordnete Industrialisierung der Kulturen ausgesprochen. Es war ein Unsinn und ein Verbrechen. Diese Akten hier können es beweisen. Wir hören. Unser Land produziert jährlich 1700 Tonnen Weizen- und Brotgetreide, die lediglich ein Drittel des Inlandsbedarfs decken. Rund 70% des benötigten Saatgutes müssen aus Übersee importiert werden. Der Ertrag unserer Viehwirtschaft ist im letzten Jahr nur um 1,3% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, während der Verbrauch um 18,6%... Hélène? Wer ist da? Tag, Darieux. Nun? Er wird zum Tod verurteilt? Wie ist er? Er weigert sich, sich zu verteidigen. Ellen, dieser Prozess ist eine Farce. Wir benehmen uns ekelhaft und lächerlich. Und er, ihn bewirft man mit Schmutz. Es wird an uns allen hängen bleiben. Es wäre besser gewesen, er wäre heute Morgen getötet worden. Im Kampf. Ja. Wenn er sich verteidigte. Nun? Wäre alles anders. Die Diskussion würde dahin gelenkt, wo sie hin muss. Auf die Politik, die er gemacht hat. Alle diese Toten. Alle diese Toten. Und er, man wird ihn auch töten. Hélène, helfen Sie uns. Wobei, was kann ich tun? Niemand kennt ihn wie Sie. Sie sind das einzige Wesen auf der Welt, das er geliebt hat. Wenn Sie als Zeuge kämen, würde er sich verteidigen. Vor Ihnen, ich bin sicher, würde er sich verteidigen. Ich gehe nicht. Ich kann nicht. Verstehen Sie mich doch, der hat Lucien, meinen Mann, getötet. Ich hasse ihn, ich muss ihn hassen. Ich kann ihm nicht helfen. Aber er war auch 10 Jahre unser innigster Freund, unser Bruder. Ich kann ihn nicht anklagen. Ich kann auf keinen Fall die Verantwortung für seinen Tod auf mich nehmen. Das wollen wir nicht. Es genügt, dass Sie kommen und die Dinge erzählen, wie Sie sie gesehen haben. Er wird sich verteidigen. Er wird erklären, warum er Lucien hat sterben lassen. Hat er eine Chance zu entkommen, wenn ich als Zeuge erscheine? Sie sehen, Dagi, es ist unmöglich. Ich will mich nicht einmischen. Mordet ihn ohne mich. Morden? Ich weiß nicht mehr, wo die Mörder sind. Er hat Lucien getötet, jetzt werdet ihr ihn töten. Ach, gehen Sie, gehen Sie. Ich werde 2 Tote zu beweinen haben. Das heißt also nein, Hélène? Das heißt nein. Lassen Sie mich. Also adieu. Adieu. Sie wissen, wer die Verhandlungen leitet? François, nehme ich an. Im Prinzip ja. Aber in Wirklichkeit Suzanne Thayer. Sie hat nicht das Recht. Suzanne? Diese Frau. Sie hat die Geschworenen in der Hand. Sie glauben alles, was sie erzählt. Suzanne wird aussagen. Ich denke, sie wird von ihrem Zusammenleben mit Jean erzählen. Sie wird von Lucien sprechen. Sie wird von mir sprechen. Madeleine! Ich habe Jean nicht zu verteidigen, aber ich will nicht, dass sie uns beschmutzt. Sie konnte Lucien nie leiden. Madeleine, mein Mantel, ich gehe aus. Madeleine, schnell, schnell. Hat es gezeigt, dass eine gewaltsam betriebene Industrialisierung unserer Landwirtschaft allein mit unseren Mitteln, ohne die Möglichkeit, den hierfür nötigen Maschinenpark zu importieren, undurchführbar bleiben musste. Die trotz unserer katastrophalen Finanzlage auf dem Weltmarkt ergriffenen Zwangsmaßnahmen wurden zu einem Verbrechen an unserem Volke. Ich danke dem Zeugen Menko. Ich bitte, aussagen zu dürfen. Ich habe 10 Jahre lang Tag für Tag an der Seite dieses Menschen gelebt. Niemand kennt ihn besser als ich. Einen Augenblick. Darieux ist noch nicht gekommen. Nein. Gut. Also, Suzanne. Sprich, Suzanne. Ich bin Jean Aguera vor der ersten Revolution das erste Mal begegnet. Zur Zeit des bekannten Streiks im Petrolwerk, des ersten Streiks, war Hélène Borsch, die sich als meine beste Freundin ausgab, Pflegerin in der Krankenstation der Fabrik. Sie hatte Lucien Drelitsch noch nicht geheiratet, den Aguera später ermorden sollte. Einmal in der Nacht, ich war schon im Bett, klingelte es. Ich sprang auf und zog einen Mantel über das Nachthemd. Hélène stand vor der Tür. Sie hatte sich besonders herausgeputzt, war geschminkt und trug eine Bluse, die in aufreizender Weise ihre Formen in Erscheinung treten ließ. Das tat sie immer, wenn sie mit Männern zusammenkam. Hinter ihr stand Jean und Lucien, die ich damals noch nicht kannte. Reg dich nicht auf, Suzanne. Diese beiden Männer sind Freunde von mir. Entschuldigen Sie uns. Aber was ist denn los? Sie haben Nachbarn. Nein, die Wohnung nebenan ist leer. Gut. So sag doch endlich, was los ist. Wo kommt ihr her? Ach, Suzanne, es ist grauenhaft. Sie haben die Truppen gegen uns Streikende eingesetzt. Die Fabrik wurde im Sturm genommen. Sie wollen uns verhaften. Du warst dort? Natürlich, ich war dort. Sie auch. Ach, ich vergaß Lucien Drelitsch und Jeanne Aguera. Schweigen Sie! Meine beste Freundin, Suzanne Terje. Sie braucht nicht zu wissen, wer wir sind. Und dann brauchen Sie auch nicht in meiner Wohnung zu bleiben. Na gut, gehen wir. Höre, Jean, wir müssen diesem Mädchen vertrauen. Hélène ist gut für Sie. Und im Übrigen siehst du genau, dass sie uns nicht verrät. Schön. Was bleibt uns schließlich auch übrig? Wir haben keine Wahl. Wir waren eben in der Fabrik. Wir sind durch die Keller davon, aber die Polizei sucht uns. Können Sie uns verstecken? Wie lange? Alle beide? Alle drei. Die Freundin, die bei mir wohnt, kommt übermorgen zurück. Also nicht, sie lehnt ab, gehen wir. Ach, warten Sie doch, Sie. Wer sagt Ihnen denn, dass ich ablehne? Jedenfalls scheinen Sie nicht begeistert. Es sind zu viele Weiber in der Saal. Schnell, los, in den Abstellraum. Das Tuch über euch. Wer ist da? Polizei, aufmachen. Oh, was wollen Sie? Es sind Streikende bei Ihnen. Streikende? Entsetzlich. Da kommen Sie rein, suchen Sie. Ich habe keine Ruhe, bis Sie nicht überall gesucht haben. Hier, das ist meine Wäschekammer. Aber Sie hätten durch mein Zimmer gehen müssen. Sie suchen nicht unter dem Bett, nein? Reden Sie keinen Quatsch. Na. Na. Ihr könnt kommen. Nun, finden Sie noch immer, es seien zu viele Weiber in der Sache? Ich konnte sie nicht bei mir in der Wohnung behalten. Ich habe sie mitgenommen auf den Bauernhof meines Onkels, in einen versteckten Winkel. Niemand konnte sie dort suchen. Am Anfang ging alles gut. Lucien schrieb seinen ersten Roman. Hélène kokettierte zwischen den Männern hin und her. Mein armer Lucien. Suzanne will den Tisch stecken. Sie ist unerbittlich. Sie respektiert nicht einmal deine Arbeit. Du bist ein großer Schriftsteller, Suzanne. Du wirst schuld sein, wenn er in seinen Gedanken den Faden verliert. Möglich, aber essen muss er. Mag er noch ein so großer Schriftsteller sein. Entschuldigen Sie mich, Suzanne, es ist umgekehrt. Ich hätte Ihnen helfen sollen. Seien Sie still. Eben damit hätten Sie in Ihren Gedanken den Faden verloren. Aber nein, ich habe nur unwichtiges Zeug notiert. Unwichtiges Zeug? Och. Und ich hatte Lust, mit dir zu plaudern und wagte nicht, dich zu stören. Gut, plaudern wir. Hätten wir bald nach Haus können? Ich weiß nicht. Frag unser Mann der Tat. Er wird entscheiden. Warum nennst du ihn immer unseren Mann der Tat? Bist du keiner? Nein. Warum? Es gibt ein Sprichwort. Wenn man ein Omelett machen will, muss man Eier aufschlagen. Ich zerschlage nicht gern. Nicht einmal Eier. Nicht einmal, um ein Omelett zu machen. Jean, Ihnen macht es wohl nichts aus, Omelett zu machen. Was? Was für Omelett? Ich rede dummes Zeug. Wann gehen wir zurück? Ich weiß nicht. Ich habe keine Lust, zurückzugehen. Weshalb sehen Sie mich so an? Sie machen mir Angst. Also wirklich, Lucien, ein Mann der Tat macht mir manchmal Angst. Jeanne Gerda verfolgte Hélène nur mit den Blicken und seinem Schweigen. Es gelang ihr nicht mehr, den leichten Ton ihm gegenüber anzuschlagen. Schließlich entschied sie sich für Lucien und die beiden heirateten. Am Abend des Hochzeitstages saßen wir noch lange um den Kamin. Wir waren alle ein wenig verlegen. Nun, gehen wir nicht schlafen? Doch. Doch. Mitternacht. Du solltest hinaufgehen, Suzanne. Du stehst immer so früh auf. Nein, nein. Geh zuerst hinauf. Ich muss auch nach dem Geschirr sehen. Wir können Sie nicht so lange aufsehen lassen. Gute Nacht, Suzanne. Gute Nacht, Suzanne. Auf Wiedersehen, Jean. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Jean. Wiedersehen. Wischen Sie mir das ab. Was? Das. Blut? Haben Sie das Glas mit Absicht zerdrückt? Warum? Machen Sie keine Geschichten, wischen Sie es ab. Ich mache nie Geschichten. Halten Sie die Hand still. Halten Sie doch still. So. Fertig. Gute Nacht, Jean. Sie können mir wenigstens Danke sagen. Danke. Es ist Mondschein. Schönes Wetter für eine Hochzeitsnacht, hm? Ja. Sieh mich doch nicht so an. Was willst du? Geh nicht drauf. Bleib hier. Oh, Jean. Jean. Ich liebte ihn nicht. Aber ich habe mein Leben an ihn verschwendet. Sie sind rücksichtslos offen. Zeugen Sie Santerier. Sie haben sich einfach das Benehmen von Jean Aguera gefallen lassen? Sie wussten doch, dass er Elaine liebte. Er liebte sie nicht, er begehrte sie nur. Und Sie? Ich? Ich war sein Dienstmädchen. Das war nun einmal so, er mochte mich nicht, ich weiß nicht weshalb. In jener Zeit wurde die Generalamnestie erlassen und wir waren in die Stadt zurückgekehrt. Sie hatten eine revolutionäre Organisation gegründet und trafen sich in meiner Wohnung. Jean sollte das Komitee präsidieren, aber er hatte einen ernsthaften Konkurrenten, Benga. Ihr erinnert euch doch an ihn. Bei den Sitzungen kam es oft zu hitzigen Disputen zwischen den beiden. Die Sitzungen waren in meiner Wohnung. Elaine war dabei. Sie gehörte zum Komitee, ich nicht. Ich durfte nur eintreten, um ihnen das Bier zu bringen. An einem Abend saß ich in meinem Lehnstuhl und strickte. Es war etwa 10 Uhr. Elaine kam plötzlich herein. Sie sah aufreizender aus als je und war auffallend geschminkt. Obwohl ich ihr sagte, dass Jean arbeite, ließ sie sich nicht aufhalten und drang geradewegs in meine Wäschekammer. Und als ich ihr folgen wollte, räusperte sie sich und sagte in frechem Ton, sie habe mit Jean allein zu sprechen. Und da ich nicht verhielte, dass diese Geheimnistuerei verdächtig sei, hielt sie mir vor, sie sei im Komitee. Im Namen des Komitees war alles heilig. Sie blieb lange drin. Als sie herauskam, waren ihre Augen vom Weinen gerötet. Sie sagte kaum auf Wiedersehen. Jean? Jean? Was wollte Elaine? Nichts. Ich habe das Recht zu wissen, wozu eine Frau sich um 10 Uhr abends mit dir in meinem Haus einschließt und nach einer halben Stunde weggeht mit einem Gesicht, das man Angst haben muss. Sie wollte nichts. Was suchst du denn? Nichts. Jean, wozu nimmst du den Revolver? Zerbrich dir nicht den Kopf. Für Lucien? Für Lucien? Du bist verrückt. Weshalb für Lucien? Du gehst nicht, bevor du mir gesagt hast, wozu. Weg da! Für Benga. Für Benga? Er ist ein Schuft. Ich habe dem Komitee den Beweis geliefert. So. Du hast die Beweise geliefert. Und? Er muss bezahlen. Hat Elaine damit zu tun? Kümmer dich nicht um Elaine. Er hat Benga mit eigenen Händen getötet, in dieser Nacht. 14 Tage später wusste alle Welt, dass Benga unschuldig war, aber es war zu spät. Er tötete Benga, weil er ihm im Wege war. Und später hat er Lucien Drelitsch getötet, weil er ihn um seine Popularität beneidete und weil er seine Frau begehrte. Du lügst. Ich bin Elaine Drelitsch, die Frau von Lucien Drelitsch, der auf Order von Jeanne Guerra im KZ gestorben ist. Ich danke dir, Elaine, dass du gekommen bist. Ich bin gekommen, damit die Geschworenen die Wahrheit hören. Du lügst, Suzanne. Du weißt sehr wohl, dass du lügst. Nicht aus Eifersucht hat er Lucien sterben lassen. Warum denn? Ich werde es den Geschworenen erklären. Um den Mörder deines Mannes zu verteidigen, bist du hergekommen? Ich bin hergekommen, weil man mich darum gebeten hat. Und ich werde die Wahrheit sagen. Erst kurze Zeit höre ich zu. Du entstellst alles. Man muss alles von Anfang an rekonstruieren. Ich glaube, man muss. Suzanne, du hast uns nichts mehr zu sagen. Im Augenblick nicht. Aber die da war seine Sekretärin, als er an der Macht war. Ich nehme an, sie haben miteinander geschlafen. Sie müsste mit ihm zusammen unter Anklage stehen. Elaine hat mich vor 10 Jahren verlassen. Am Tag, als Lucien Drelitsch verhaftet wurde. Sie war meine Sekretärin, aber sie war nie meine Geliebte. Sie ist in keiner Hinsicht für die Politik verantwortlich, die ihr mir vorwerft. Wir wissen es. Elaine Drelitsch ist hier in ihrer Eigenschaft als Zeugin und nicht als Angeklagte. Und ich habe mich anders besonnen. Schafft mir diesen Schuft, diesen Rechtsanwalt vom Hals. Ich werde mich selbst verteidigen. Es ist gut. Elaine, wir wollen jetzt deine Aussage hören. Alles hat während des Petrolstreiks begonnen. Ich war Pflegerin im Krankenzimmer der Fabrik. Ich beschäftigte mich kaum mit Politik. Aber ich war Mitglied der Gewerkschaft. Ich kannte Jean, der einer der Leiter davon war, noch nicht. Aber ich kannte Lucien Drelitsch. Er war sein bester Freund. Ja, er war wie sein Bruder. Der Streik hatte etwa schon einen Monat gedauert, als Lucien mich zu einer geheimen Versammlung vor der Stadt mitnahm. Es war finstere Nacht. Wir waren allein auf der Landstraße. Hör doch auf. Aber, Kindchen. Ist das noch weit? 5 Minuten. Wo ist das eigentlich? In einem verlassenen Steinbruch. Wozu Verschwörer spielen? Höre, Elaine, die Gewerkschaft ist nicht anerkannt. Du weißt doch, dass wir in der Stadt kein offizielles Meeting abhalten können. Ich bin müde. Ich muss mich setzen. Wir sind bald da, komm. Du setz dich auf meinen Mantel. Elaine, es dürfte dir Spaß machen, ihn zu sehen. Wen? Nun, Jean Agarra. Wenn ich mich heute freigemacht habe, so ist das nicht wegen deines Gianna Guerra. Ich gehe zu einer Versammlung, nicht zu einer Schaustelle. Er macht dich schon im Voraus nervös. Das ist meine Schuld. Aber du wirst deine Meinung bald ändern. Er ist so stark, so gescheit. Er hat die Gewerkschaft organisiert. Er macht dort alles. Na, was hast du? Das ist echt, Lucia, mein Lieber. Du bist allein mit einem Mädchen auf der Landstraße und ausgerechnet in dem Moment suchst du dir aus, um mit ihr über Gianna Guerra zu sprechen. Ich wollte dir doch nur so... Bist du es, Lucien? Du bist der Jean? Du hast mich beinahe erschreckt. Kommst du mit? Ja, gern. Aber ich habe jemand bei mir. Gianna Guerra, Hélène Borges. Guten Abend, Fräulein. Guten Abend. Wie geht's, mein Lieber? Es geht. Es geht sogar sehr gut. Na, und dir? Schlecht. Du weißt, weshalb die Versammlung... Nein. Die Direktion hat die Genehmigung bekommen, am Montag 5.000 Fremdarbeiter kommen zu lassen. Streikbrecher. Sie werden an unserer Stelle arbeiten. Großer Gott, ja und? Und? Ja, wir müssen entscheiden, was wir tun werden. Ich hoffe, ich kann es Ihnen klar machen. Und schließlich kamen wir zu dem Steinbruch. Es waren schon viele da. Ich hatte mich geärgert, dass die beiden miteinander sprachen, als wäre ich überhaupt nicht da. Lucien machte mich verrückt. Es gab nur Jean für ihn. Und Jean machte mich auch verrückt. Ich fand ihn furchtbar von sich überzeugt. Ich hörte widerwillig zu, als er zu den Genossen sprach. 5.000 Fremdarbeiter. Sie kommen am Montag und bleiben so lange, wie die hohe Direktion es wünscht. Indessen können wir krepieren. Genossen, ich war immer gegen das System der Sabotage und der Streiks. Es ist ein schlechtes System im jetzigen Moment, weil wir damit unsere Kräfte erschöpfen. Ihr seid der gegenteiligen Auffassung gewesen, der Auffassung Bengas. Und ihr habt für den Streik gestimmt. Ich habe für den Streik gestimmt, ruhig, weil... Benga, lass mich zu Ende reden. Ihr habt für den Streik gestimmt. Ihr seht, welche Gefahr dieser heute bedeutet. Ich bitte euch, für die Wiederaufnahme der Arbeit zu stimmen. Genossen, wir werden nicht schlapp machen nach einem Monat Kampf und nach all den Opfern. Wir werden uns nicht durch das Eintreffen von 5.000 Fremden einschüchtern lassen. Gut. Was werden wir denn tun? Ich wiederhole euch, dass Sie, wenn Sie in unseren Fabriken erst einmal zu arbeiten anfangen, nicht mehr herauszubringen sind. Hast du einen Plan, Benga? Widerstand leisten. Wie? Widerstand leisten? Wie Widerstand leisten, Benga? Ich frage. Wir haben Geld genug, einen Monat durchzuhalten. Und dann? Und in einem Monat? Ihr hört, Genossen, man rät euch den Streik, aber man sagt euch nicht, wie man ihn durchhalten kann. Warum nicht die Fabriken besetzen? Was? Was reden Sie da? Ich frage, warum wir nicht die Fabriken besetzen. Aber Hélène, du bist verrückt. Der Vorschlag ist nicht mal die Diskussion wert. Wenn wir die Fabriken besetzen, wird man uns der Verletzung des Eigentumsrechts anklagen. Unter diesem Vorwand können Sie die Truppen marschieren lassen. Immer klein beigeben, immer zurückkrebsen. Macht euch das Freude, Genossen? Wollt ihr den Kampf beim ersten Widerstand aufgeben? Halt doch den Mund, kleines Mädchen. Sie hat recht, Genossen. Wenn wir geschlagen in die Fabrik zurückkehren, haben wir vor der Öffentlichkeit verspielt. Und wir werden nie wieder einen Streik machen können. Fordert man uns zur Kraftprobe heraus, so wollen wir die Herausforderung annehmen. Sie werden es nicht wagen, uns durch die Truppen zu verjagen. Das ganze Land billigt unsere Bemühungen und unterstützt uns. Werden wir nachgeben wie brave Kinder? Muss eine Frau kommen, um uns in den Kampf zu schicken? Wir wollen abstimmen. Wer ist für die Besetzung der Fabriken? Das ist Wahnsinn und Verbrechen! Zur Abstimmung. Also ich bin dafür. Ja, ich bin auch dafür. Und du? Fast alle entschieden sich damals für die Besetzung der Fabriken. Ich war stolz auf meinen Erfolg. Lucien hatte mit Aguera für die Beilegung des Streiks gestimmt. Er war durchaus gegen jede Gewaltanwendung und fürchtete, dass mit den Fremdarbeitern Militär gegen uns eingesetzt würde. Ihr wisst alle, dass Lucien in seinem Leben sich nie auf einen Akt der Gewalt eingelassen hat. Wir wissen es. Sein Leben lang hat er immer wiederholt, kein Sieg wiegt den Verlust eines einzigen Menschenlebens auf. Er ist dafür gestorben. Er ist dafür gestorben, weil er bis zuletzt seine Hände rein behalten wollte. Trotzdem hat er bei der Besetzung der Fabrik mitgemacht. Er wollte der Gefahr nicht ausweichen. Und er wollte mit Jean und mir zusammenbleiben. Als wirklich Truppen eingesetzt wurden, zogen unsere Arbeiter auf Einfluss von Jean hin freiwillig ab. Und sie nahmen am anderen Tag die Arbeit wieder auf. Wir aber mussten fliehen. Wir versteckten uns zuerst bei Suzanne und gingen dann aufs Land. Hier lernte ich Jean Nagera näher kennen. Wir drei, Suzanne blieb meistens zu Hause, machten öfter lange Spaziergänge. Die beiden Männer diskutierten, ich hörte zu. Ein Morgen ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Wir gingen an einem Bach entlang. Plötzlich wartete Lucien übermütig durch das flache Wasser zum anderen Ufer und rief, wir sollten nachkommen. Da umfasste mich Jean mit seinem gesunden Arm und trug mich hinüber. Ich wehrte mich. Lucien lachte. Halt sie fest, Jean, halt sie fest. Bring sie nur trocken herüber. Lassen Sie mich los. Ich sage, Sie sollen mich loslassen. Bitte. Wir sind auf dem Trocknen. Ich kann es nicht leiden, wenn man mich trägt. Schließlich bist du trocken herübergekommen. Komm, setzen wir uns. Sie sind eigentlich nicht bloß couragiert, Jean, sondern auch toll gewachsen. Er ist stark wie ein Türke. Ein richtiger Mann, wie? Warum sind Sie dann für eine Politik der Resignation? Ich bin nicht für eine Politik der Resignation. Sie sind gegen die Streiks? Für heute ja, und gegen die Sabotage. Sie haben gesehen, was dabei herausgekommen ist. Sie können uns aus den Fabriken vertreiben und uns verrecken lassen. Und? Ja, richtig, Lucien, ich wollte mit dir darüber sprechen. Ich bin im Weg. Aber nein, bleiben Sie. Lucien, der Moment ist gekommen, die Politik zu ändern. Die Löhne sind miserabel. Die Bauern verschulden sich, um durchzuhalten. In den Städten ist die Ernährung schlecht. Die Lage drängt zur Revolution. Wir müssen uns gegen die eigene Regierung wenden. Ja, und? Wir müssen unsere Taktik ändern. Schluss mit den Streiks. Schluss mit den Unruhen in der Fabrik. Nur noch ein Zentralkomitee, das eine revolutionäre Geheimpartei bildet. Mit Zweigorganisationen in allen Fabriken, weißt du? Wir können dann gleichzeitig Generalstreik und bewaffnete Revolution zum Ausbruch bringen. In 14 Tagen kann ich wieder in die Stadt hinunter und ich werde mit der Arbeit beginnen. Einverstanden? Was ist? Was geht nicht? Jean, ich kann nicht mit euch gehen. Warum nicht, Brüderchen? Du weißt, was das heißt beim Plan. Tausende von Toten auf beiden Seiten. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich für diese Toten verantwortlich bin. Ich verabscheue die Gewalt. Du warst doch mit den Streiks einverstanden. Ja, die Streiks waren passiver Widerstand. Es hatten die Tote gegeben. Und die Besetzung der Fabriken, da war ich dagegen. Schau, Lucien, es gibt Tausende von Arbeitern, die im Elend leben. Sind nicht auch sie Opfer der Gewalt? Und wenn du nicht gegen die Gewalt ankämpfst, bist du da nicht mitverantwortlich? Ich will ja gegen sie ankämpfen, aber auf meine Art. Ich bin kein Mann der Tat. Ich schreibe. Damit will ich sie anklagen. Ja, du willst nichts damit zu tun haben, wie? So sagen Sie es ihm doch, Hélène. Finden Sie nicht, dass er Unrecht hat? Ich weiß nicht. Ach, mit euch ist nichts anzufangen. Es ist wahr. Es ist wahr, Hélène. Ich möchte so gern sauber bleiben. Kann man Ihnen denn nicht helfen, ohne sich zu beschmutzen? Muss denn Blut fließen? Ich möchte das Rechte tun. Was ist das Rechte? Du bist so zerbrechlich, Lucien. Lucien. Jean. Mag sein, ich bin ein Hitzkopf. Bei diesem Zeug muss man sich sicher die Hände beschmutzen. Du hast recht. Aber es gibt eine Grenze. Auch ich mag die Gewalt nicht. Wenn ich denke, dass ich eines Tages bis zu den Ellbogen voll Blut wäre, mach doch mit, Lucien. Ich bitte dich bloß um etwas. Wenn es dazu kommt, dass wir Unrecht oder blutige Mittel anwenden müssen, so sag uns Halt. Es gibt niemanden außer dir, der es tun könnte. Das heißt, er soll euer Gewissen sein. Wenn Sie wollen. Du bist dabei, Lucien? So bin ich dabei. Hier, die Hand drauf. Die Hand drauf. Gib deine Hand auch, Hélène. Ich liebte sie beide. Aber Jeans Gegenwart erdrückte mich. Er fühlte es. Er glaubte, ich möge ihn nicht. Und da er wusste, dass Lucien mich liebte, hat er nie gesprochen. Ich liebte Lucien zärtlich. Und ich habe eingewilligt, seine Frau zu werden. Und das Leben ging weiter. Wir kamen in die Stadt zurück. Jean fing an, die geheime Aktion zu organisieren. Da war das Komitee. Ihr alle habt es gekannt, ohne die Mitglieder zu kennen. Von diesem Komitee sind euch die Befehle zugekommen und von ihm aus wurde die Revolution organisiert. Jean und Lucien waren Mitglieder, Benga auch, ich auch, noch drei weitere Kameraden, die tot sind. Die Zusammenkünfte fanden bei Suzanne und Jean statt. Eines Tages, als wir dahin gingen, nahm Lucien einen anderen Weg. Er sagte, er müsse einen Vertrauensmann, der ihm Lubigs Bericht über die Sektion im Süden bringe, vor dem Schuhgeschäft in der Ferdinandstraße treffen. Ich erschrak, ich wusste, dass dieser auch der Polizei bekannt war, und sagte es Lucien. Er wusste es auch, aber Benga hatte den Treffpunkt bestimmt. Der Mann stand tatsächlich vor dem Schuhgeschäft. Er hatte ein Köfferchen in der Hand und tat so, als betrachte er die Auslage. Auf der anderen Seite der Straße standen zwei Männer, die ihn beobachteten. Lucien überlegte, wie er unseren Kurier warnen könne. Da überquerten die Detektive die Straße. Der Mann saß im Schaufenster und lief davon. Einer der Polizisten schoss ihn nieder. Das Köfferchen war in den Händen der Polizei. Wir mussten sofort das Komitee verständigen. Wer ist da? Mach doch auf! Sie haben den Verbindungsmann geschnappt. Verdammt. 10 Sekunden später und es hätte uns auch erwischt. Viel passiert diese 2 letzten Monate. Muss jemand geben, der nicht dicht hält. Hat nicht Benga den Treffpunkt bestimmt? Doch. Es war Benga. Diesmal scheint es mir klar. Hört, vor 2 Jahren, als das Militär die Fabrik besetzt hat, haben sie Benga nicht verhaftet. Als wir bei Suzanne versteckt waren, ist nur Benga bei uns gewesen. 14 Tage später kam die Polizei zur Haussuchung. Wir waren zum Glück den Abend vorher weggegangen. Und innerhalb von 2 Monaten ist das der 3. Verbindungsmann, den sie an einem Treffpunkt geschnappt haben, den Benga bestimmt hat. Und dann noch etwas. Kürzlich fand Barré auf Bengas Tisch einen Brief von einem gewissen Launay, in dem dieser Benga für die wertvollen Auskünfte dankte, die er ihm verschafft habe. Das bedeutet? Schuldig? Schuldig, ich hatte es vermutet. Du, Hélène? Ich weiß nicht. Ich vermute, er ist schuldig. Das könnt ihr nicht. Ihr könnt nicht einen aburteilen, der nicht da ist. Man gibt ihm die Gelegenheit zur Rechtfertigung. Unmöglich. Wenn man ihn hier zur Rede stellt und er ist schuldig, können wir ihn nicht wieder freilassen. Er ginge geradewegs zur Polizei. Und ihn hier unschädlich zu machen, wäre zu gefährlich. Warte doch ein wenig. Zwingen wir ihn, dass er unmissverständlich alles zugibt. Ich glaube, dass unser Beschluss gefasst ist. Das Schicksal der ganzen Partei steht auf dem Spiel. Wer ist für die sofortige Exekution? Du? Du? Du? Also 4 Stimmen von 6. Ja, und wenn er unschuldig ist? Es tut mir leid, aber einer von uns muss die widerliche Sache übernehmen. Wer? Ziehen wir das los. Hélène kommt natürlich nicht in Frage. Was Lucien betrifft... Er muss mitmachen. Wir könnten nicht länger mit euch arbeiten, wenn wir nicht euer ganzes Vertrauen hätten. Er ist gegen die Exekution. Das Komitee hat abgestimmt. Er muss sich fügen. Gut. Vier Zettel sind leer. Auf dem 5. ist ein Kreuz. Wer das Kreuz sieht, ist bestimmt. Gib her. Unnötig weiterzumachen. Ich habe das Kreuz gezogen. Entschuldig mich, ich gehe in die Luft. Ich komme mit dir. Ich bin kein Feigling, Hélène. Ich will nicht, dass du das glaubst, dass ich ein Feigling bin. Ich weiß, dass du kein Feigling bist. Du weißt nicht, wie viel Mut es mich kostet. Ich gebe morgen meinen Austritt. Aber du warst doch einverstanden. Ich hatte es mir nicht genug überlegt. Ich will nicht. Ich kann nicht auf jemanden schießen, der vielleicht unschuldig ist. Ist es dir lieber, dass die ganze Organisation verraten wird? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich Benga nicht töten werde. Mit welchen Augen müsste ich mich ansehen, Hélène, wenn ich diesen Menschen tötete und er wäre unschuldig? Mit welchen Augen würdest du dich ansehen, wenn Jean morgen verhaftet würde? Das war an dem Tag, als ich bei Jean war. Ich selbst wollte Benga umbringen. Jean wollte es nicht haben. Er hat Benga für Lucien getötet. Weil er selbst mit heiler Haut davonkommen wollte. Wenn Lucien ausgetreten wäre, wärst du mit ausgetreten. Und Jean wollte dich unter den Händen haben. Hélène, man darf hier gar nicht antworten. Weiter. Am nächsten Morgen hat man Benga tot auf einer Landstraße gefunden. Und 14 Tage später erhielten wir die eindeutigen Beweise, dass Benga unschuldig war. Aber Jean erklärte damals im Komitee, und ich höre noch seine Stimme. Wir brauchen uns kein Gewissen zu machen über das, was wir getan haben. Bei dem, was wir wussten und bei der Gefahr, die über uns schwebte, konnten wir nichts anderes tun. Wir hätten uns schuldig gemacht, wenn wir anders gehandelt hätten. Benga ist als ein Opfer des Kampfes gefallen. Lucien konnte Jeans Härte nicht fassen. Seit jenem Tag war zwischen den beiden etwas zerbrochen. Sie waren noch immer unzertrennlich, aber ich hatte den Eindruck, dass sie sich nicht mehr ertragen konnten. Nachher kam die Revolution. Jean nahm mich zur Sekretärin. Er hatte Lucien der Redaktion des Lichts übertragen. Im Anfang ging alles gut, dann aber gab es immer häufiger Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden. Aussprachen hatten kaum mehr einen Sinn. Und schließlich kämpfte Lucien offen gegen die Industrialisierung der Landwirtschaft. Als die Deportationen der Bauern begannen, schrieb Lucien einen Artikel mit aller Entschiedenheit dagegen. Jean bekam einen Abzug des Artikels, bevor er erschien, und ließ sofort Lucien in unser Büro holen. Du weißt, weshalb ich dich kommen ließ, Lucien. Ja. Du wirst diesen Artikel nicht erscheinen lassen. Du wirst dich nicht öffentlich gegen die Disziplinarmaßnahmen wenden, die ich zu treffen gezwungen war. Deine Zeitung ist die einzige, die nicht durch die Zensur gehen muss. Damit habe ich dir einen Vertrauensbeweis gegeben. Du kannst nicht im kritischen Moment diesen Artikel schreiben. Ich kann diese Schlacht gewinnen oder verlieren, ich weiß es nicht. Wenn du diesen Artikel schreibst, weiß ich, dass ich sie verliere. Bist du nicht mehr mein Freund? Ich bin noch immer dein Freund. Erinnerst du dich, weshalb ich ins Komitee eingetreten bin? Um euch rechtzeitig aufzuhalten, wenn ihr ohne Not Gewalt anwendet. Gut, sag es mir. Mir, verstehst du? Versuche mich aufzuhalten, aber schreib nicht. Jean, ich habe es dir gesagt. Du willst nicht auf mich hören. Elaine, sag du es ihm. Sag ihm, er soll unsere Freundschaft nicht zerstören. Ich werde ihm nichts sagen, Jean. Er muss tun, was er für richtig hält. Es ist gut. Du kannst nach Hause gehen, Lucien. Deine Zeitung erscheint morgen nicht. Du kannst tun, was du willst. Der Artikel wird morgen trotzdem erscheinen. Ich bin an Geheimarbeit gewöhnt. Lucien, wenn du das tust... Der Artikel wird morgen erscheinen. Lucien, Jean, ihr seid verrückt. Habt ihr denn vergessen, wie es angefangen hat? Wie ihr angefangen habt? Ihr könnt nicht, ihr könnt nicht. Die Zerstörungen der Dörfer und die Deportationen hörten nicht auf. Luciens Zeitung erschien geheim. Ich sah, wie die Leute, die sie verteilten, mit Knüppeln niedergeschlagen und verhaftet wurden. Eines Tages explodierte eine Bombe, die in der Uhr im Sitzungszimmer der Regierung versteckt war. Wir kamen wie durch ein Wunder mit dem Leben davon. In meinem Schrecken aber wusste ich, dass jetzt die Stunde für Lucien geschlagen hatte. Ich schrie meine Verachtung Jean ins Gesicht und verließ ihn. Lucien fand ich nicht mehr. Er war an diesem Tag verhaftet worden. Es verging ein Jahr. Ich hatte Jean nie wiedergesehen und er hatte sich nie bemüht, mich zu sehen. Es war mir nicht gelungen, zu erfahren, wohin er Lucien geschickt hatte. Ich habe Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, aber alle Türen waren für mich verschlossen. Ein Jahr lang habe ich umsonst gesucht. Eines Abends, als ich nach Hause kam, stand Jeans Wagen vor meiner Tür. Den weißen Wagen erkannte ich sofort. Jean wartete auf mich in meinem Zimmer. Elaine. Lucien liegt im Sterben. Oh. Im Spital von Thierrac. Mein Wagen ist unten. Nimm ihn. Kann ich dich begleiten? Nein. Ich ließ Jean stehen. Ich nahm seinen Wagen. Die Fahrt schien endlos. Ich fand Lucien allein in einem Zimmer. Er atmete mühsam. Seine Augen waren geschlossen. Ich nahm seine Hand. Er schaute mich an und fragte mit schwacher Stimme nach Jean. Er ist um 5 Uhr früh gestorben. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Elaine... Ich will dir erklären. Was gibt's? Diese Erklärung soll ich übergeben. Wo sind Sie versammelt? Im Rathaus. Gut. Die Vertreter des Volkes, denn die Gewerkschaftsabgeordneten und die bewaffneten Insurgenten sind vorläufig die Vertreter des Volkes, haben mich eben zum Chef der provisorischen Regierung gewählt. Ich werde diesen Prozess zu Ende führen. In der Eigenschaft als designierter Regierungschef bin ich Partei gegen den Tyrannen. Das Wort hat die Verteidigung. Die Verteidigung. Das bin ich. Ihr habt gewonnen. Umso besser für euch. Ich habe euch keine Rechenschaft abzulegen. Und ich bedauere nichts. Nur dir, Helene, will ich Rechenschaft geben. Ich habe Lucien geliebt. Du kannst nicht wissen, wie sehr ich ihn geliebt habe. Du liebtest ihn? Und trotzdem hast du ihn umkommen lassen? Ja, ich habe ihn umkommen lassen. Und auch andere habe ich umkommen lassen. Glaubst du, ich habe nicht Abscheu vor mir? Die da, die haben ihre Revolution gemacht, jetzt werden sie mich umbringen. Und ich bin froh, dass sie mich umbringen. Ich habe mich selber satt. Aber ich bereue nichts, Helene. Nicht Benga, nicht Lucien, nicht die niedergebrannten Dörfer. Und müsste es nochmals getan werden, ich würde es nochmals tun. Brandstifter, alles, sogar das mit Lucien. Hängt die doch auf! Ihr armen Narren, ihr glaubt, die Politik werde sich ändern? Alles, was sich ändert, sind die Personen. Deine Politik, François, wird die meine sein. Sie wird es sein, weil keine andere Möglichkeit ist. Willst du dir ein, ich werde sie rechtfertigen? Du wirst sie rechtfertigen. In 3 Monaten, in einem halben Jahr. Helene, das ist eine Geschichte der Gewalt. Die Gewalt war im Anfang überall, in mir und außerhalb von mir. Ich bin ein Bauer und bin gewalttätig wie sie alle. Aber als ich 12 Jahre alt war, da haben sie mir meinen Arm mit Fußtritten kaputt gemacht. Und da habe ich die Gewalt gehasst. Ich siedelte in die Stadt, sobald es ging. Auch da sah ich überall Gewalt, Unterdrückung und Armut. Gegen die Gewalt gibt's nur eine Waffe, die Gewalt. Ich trat einer Geheimorganisation bei. Bei Ausschreitungen auf der Straße, die sich gegen die Juden richteten, lernte ich Lucien kennen. Er war besser gekleidet als wir und stellte sich zwischen uns und die Juden. Er wurde geschlagen, verteidigte sich aber nicht. Er versuchte durch seine Haltung, die Menge auf der Straße von ihrem Unrecht zu überzeugen. Er interessierte mich. Wir nahmen ihn mit zu uns. Von diesem Tag an ist er mein Freund geworden. Mein Freund, mein Bruder. Wir liebten uns und waren doch von 2 verschiedenen Welten. Er hasste die Gewalt, aber in mir saß sie fest. Ich weiß es, denn du hast das sofort gespürt, die Gewalt in mir. Dich hat sie angewidert, nicht? Gib zu, dass sie dich angewidert hat. Sag. Ich weiß nicht. Du hast mich nicht angewidert. Es war Stolz. Der Stolz eines kleinen Mädchens. Ich liebte deine Kraft. Aber ich wollte mich ihr nicht fügen. Ich habe dich vom ersten Tag an geliebt. Ich habe dich mehr geliebt als mich selbst. Und ich habe dich Lucien gelassen, weil ich ihn liebte wie einen Bruder. Zu dieser Zeit begriff ich, was zu tun war. Die Petrolherren waren zu stark. Sie hatten eine Großmacht hinter sich und unser Land ist klein. Nicht sie ins Gesicht schlagen. Warten. Die Zeit für die Revolution war da. Man musste sie vorbereiten, sie durchführen und sie dann hinauszögern. Bis zu dem Tag, an dem man mit ihnen abrechnen konnte. Im Anfang waren meine Hände rein. Ebenso rein wie die Luciens. Ich war nicht glücklich. Aber ich fühlte mich stark und sauber. Und dann, Helene, kam der Tag, an dem du an meine Tür klopftest. Guten Abend, Helene. Suzanne, ich muss Jean sprechen. Das geht nicht. Er arbeitet. Ich muss ihn unbedingt sprechen. Er ist nicht allein. Was gibt's denn, Suzanne? Du weißt genau, dass niemand da ist und dass ich immer für Helene zu sprechen bin. Für Helene. Natürlich. Für Helene wie für alle anderen Mitglieder des Komitees. Komm, Helene. Es sind doch geschäftliche Angelegenheiten, über die du mit mir sprechen willst. Ja. Es tut mir leid, Suzanne, du musst uns allein lassen. Tja. Was gibt's? Sag mir, was gibt's? Wo ist Benga? Benga? Wo kann ich ihn finden? Benga. Lucien schickt dich. Nein. Nicht Lucien? Gib mir deine Tasche. Nein. Gib her. Ha, ich dachte mir's doch. Ein Revolver. Lucien will also nicht. Jean, es ist nicht aus Feigheit. Ja, ich weiß. Er will sich nicht die Hände beschmutzen. Aber du? Du willst? Ja, wir sind nur eins. Er, das bin ich. Und das hier, denkst du, ist ein Spielzeug, ja? Was willst du denn damit machen? Sag mir, wo Benga ist, das ist alles, was ich dich bitte. Du glaubst, es ist leicht, einen Menschen zu töten? Und nachher? Du glaubst, man sei nachher noch der gleiche? Hélène, das ist Männersache. Und dann, es wäre zu verhängnisvoll, wenn du ihn verfehltest. Ich werde ihn nicht verfehlen. Deine Nerven könnten versagen. Ich darf es dir nicht überlassen. Geh jetzt nach Hause. Du wirst? Meine Hände sind schon schmutzig. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Für mich willst du ihn töten, Jean? Für mich? Ich tue es für Lucien. Mein Gott, Jean. Ich kann nicht. Warum ich? Warum immer ich? Habe ich nicht auch das Recht, meine Hände sauber zu halten? Ich will nicht. Ich will nicht töten. Und als er fröhlich pfeifend die Chaussee entlang kam, stellte ich mich ihm in den Weg. Ich hätte ihn gescheiter beim Vorübergehen niederschlagen sollen. Aber ich wollte mit ihm sprechen. Ich wollte nicht schießen, ohne mit ihm zu sprechen. Wer ist da? Ach, du bist es schon. Hast mir Angst gemacht. Ich habe geglaubt, es ist die Polizei. Du gehst in die Stadt zurück? Was hast du? Benga, du bist ein Spitzel. Du hast Callier angegeben. Ach so. Das also ist es. Seit 3 Monaten spüre ich, dass man mich verdächtigt. Seit 3 Monaten, dass ihr mich beobachten lasst. Seit 3 Monaten begreife ich nichts mehr. Heute hört das endlich auf. Ich bin kein Spitzel, Jean. Ich schwöre es dir auf den Kopf meiner Frau und meiner Kinder. Beweise es. Wie willst du, dass ich es beweise? Ach so. Du willst mich umlegen. Du, ich habe nur für das Komitee gelebt und heute verurteilt er mich, ohne mich anzuhören. Sehr gut. Mach, was du willst. Oh, Schwein, ich bin dir nicht mehr im Weg. Du hast das alles angezettelt, ha? Darauf bestanden, mich selbst Mörder. Ich möchte nicht in deiner Haut sein, wenn du erfährst, dass ich unschuldig bin. Von diesem Augenblick an war ich nicht mehr derselbe. Von Anfang an war ich entschlossen, mit Gewalt zu kämpfen. Aber ich hoffte nur gegen unsere Feinde. Und dann begriff ich, dass ich in ein Räderwerk geraten war. Und dass es zuweilen, um die gute Sache zu retten, unvermeidlich ist, selbst Unschuldige zu opfern. Hélène, ich hatte deine Liebe nicht gewinnen können. Ich hatte Luciens Freundschaft verloren. Suzanne begann, mich zu hassen. Ich war allein. Und mir ekelte vor mir. Dann brach die Revolution aus. Zu früh, viel zu früh. Aber dass sie einmal ausgebrochen war, musste man sie eben organisieren. Wir siegten und verjagten den Regenten. Ich wurde Regierungschef. Exzellenz? Führen Sie den Botschafter herein. Sehr wohl. Sie sind der neue Regierungschef? Ja. Sie sind der Botschafter von... Ja. Kann ich mich setzen? Bitte. Dies war die Privatwohnung des Regenten. Kommen Sie zur Sache. Die Regierung meines Landes hat mich beauftragt, Ihnen zu sagen, dass sie nicht gesonnen ist, sich in Ihre inneren Angelegenheiten einzumischen. Sie anerkennt also Ihre Autorität, Exzellenz. Gut. Es gibt nur einen Punkt, in welchem wir nichts nachgeben werden, da er die Interessen unserer Landsleute berührt. Wir müssen damit rechnen können, dass Sie, was die Petrolkonzessionen betrifft, den Status quo aufrechterhalten. Ich werde Sie wissen lassen, was wir beschlossen haben, sobald ich es für richtig halte. Jeder Übergriff auf das Eigentum unserer Landsleute würde von meiner Regierung als ein Casus Belli betrachtet werden. Um unseren Wunsch im Bedarfsfall zu stützen, hat meine Regierung an unserer Grenze 35 Divisionen aufgestellt. Ich bin glücklich, dass Ihre Regierung das von unserem Land eingesetzte neue Regime anerkennt. Und ich bitte Sie, diese zu versichern, dass wir mit allen Nachbarn voll und ganz in freundschaftlichem Einvernehmen zu leben wünschen. Wir haben nichts anderes von Ihrer Klugheit erwartet. Ich empfehle mich, Exzellenz. Ich war eingelassen in das Räderwerk. Alles entwickelte sich zwangsläufig. Und je höher mir der Hass entgegenschlug, desto größer wurde mein Ekel vor mir selbst. Aber ich konnte nicht anders. Niemand kann in dieser Situation anders handeln. Meine Nachfolger werden keine andere Politik machen können. Später, vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Deportierten zurückkommen, dann wird man daran gehen können, das Petrol zu nationalisieren. Aber jetzt ist es noch zu früh. Viel zu früh. Auch Lucien hat das eingesehen. Ich habe ihn noch kurz vor seinem Tode besucht. Es war mein schwerster Gang. Mein Brüderchen. Ich dachte, du würdest kommen. Hast du Schmerzen? Nein. Aber ich werde von Altersbeschwerden verschont bleiben. Du hast mich. Nein. Ich bedauere dich. Ich werde bis zuletzt reine Hände behalten. Die Reinheit ist ein Luxus. Du hast ihn dir leisten können, weil ich da war und mir die Hände beschmutzt habe. Aber ich sag dir, ich bereue nichts. Man musste die Revolution retten. Hätte ich das Petrol nationalisiert, so hätten wir den Krieg. Weshalb hast du es nicht gesagt? Ich konnte nicht. Da musste man so viele Leute ins KZ bringen, um die Revolution zu retten. Und wenn das Ausland den Regenten wieder eingesetzt hätte, glaubst du, es hätte nicht 100-mal mehr Gefangene gegeben? Ich musste mich entscheiden. Und du? Was hast du getan? Was nützt es, von der Gerechtigkeit zu reden, wenn man nicht versucht, sie zu verwirklichen? Weshalb sagst du mir das? Willst du, dass ich in Verzweiflung sterbe? Nein, nein, Lucia. Glaubst du, ich selber sei nicht verzweifelt? Ich habe alles auf mich genommen. Alle Morde und sogar dein Tod. Mir Ekel vor mir. Jean. Ich glaube, dass ich dich verstehe. War es schlecht, reinbleiben zu wollen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es muss Menschen wie dich und Menschen wie mich geben. Lucien, wir haben getan, was wir konnten. Jeder auf seine Art. Eines Tages werden sie das Regierungsgebäude besetzen und mich zum Tode verurteilen. Ich wünsche es beinahe. Aber etwas gibt es, auf das es ankommt. Ich möchte gern wissen, ob du mich nicht verurteilst. Du hast getan, was du konntest. Mein Brüderchen. Ich weiß, dass mich Lucien nicht verurteilt hat. Wer beweist uns, dass du die Wahrheit sprichst? Wer beweist uns, dass Lucien dir verziehen hat? Nichts. Niemand. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Aber du, Helene, du glaubst mir. Du glaubst mir. Ich glaube dir. Die Vernehmung ist abgeschlossen. Die Geschworenen ziehen sich zur Beratung zurück. Verzeihst du mir, Helene? Ich glaube dir, Jean. Ich glaube dir alles, was du gesagt hast. Ich habe mir nichts anderes gewünscht, bevor ich sterbe. Warum hast du nie gesprochen? Warum hast du nie gesagt, dass du mich liebst? Ich glaubte, ich sei dir zuwider. Ich liebte dich so sehr, Helene. Am ersten Tag an habe ich dich... Die Geschworenen sprechen den Angeklagten aller gegen ihn vorgebrachten Hauptanklagen schuldig. Kameraden, das bedeutet Tod für Jean Aguerre, der die Ziele der Revolution verraten hat. Das Revolutionstribunal erkennt auf Todesstrafe. Exzellenz? Führen Sie den Botschafter herein. Sehr wohl. Sie sind der neue Regierungschef. Ja. Sie sind der Botschafter von... Ja. Kann ich mich setzen? Bitte. Dies war die Privatwohnung des Regenten. Kommen Sie zur Sache. Die Regierung meines Landes hat mich beauftragt, Ihnen zu sagen, dass sie nicht gesonnen ist, sich in Ihre inneren Angelegenheiten einzumischen. Sie anerkennt also Ihre Autorität, Exzellenz. Gut. Es gibt nur einen Punkt, in welchem wir nichts nachgeben werden, da er die Interessen unserer Landsleute berührt. Wir müssen damit rechnen können, dass Sie, was die Petrolkonzessionen betrifft, den Status quo aufrechterhalten. Ich werde Sie wissen lassen, was wir beschlossen haben, sobald ich es für richtig halte. Jeder Übergriff auf das Eigentum unserer Landsleute würde von meiner Regierung als ein Casus Belli betrachtet werden. Um unseren Wunsch im Bedarfsfall zu stützen, hat meine Regierung an unserer Grenze 35 Divisionen aufgestellt. Ich bin glücklich, dass Ihre Regierung das von unserem Land eingesetzte neue Regime anerkennt. Und ich bitte Sie, diese zu versichern, dass wir mit allen Nachbarn voll und ganz in freundschaftlichem Einvernehmen zu leben wünschen. Wir haben nichts anderes von Ihrer Klugheit erwartet. Ich empfehle mich, Exzellenz.